kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Tanz kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Tanz kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Tanz kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz kopiert, das ist kein Scherz. Ich hab diese Zeit verändert mit meinem Mic und jeder kann vorbeischauen, ich bin hier mit Reißerei. Mein Rap schlägt euch ab und wie ein Massaker. Du bist ein Alkoholiker, du Motherfucker. Keiner hat die Eier, mich zu dissen. Jeder weiß genau, Sonny hat das bessere Gewissen. Ich hab den Rap-Beats angepumpt. Die Eier wackeln immer schneller, jeder hat seinen Grund. Helmets auf dem Boden, Brusthaare wegrasiert. Was ist so Pussy, hast du auch deinen Arsch gepierst? Ich danke Allah, ich danke jedem da draußen. Alles was ich getan hab für die, die mich brauchen. Ich scheiße auf die Neiders und die mich verfluchen. Ich frag mich immer noch, wieso kommen sie mich besuchen? Welcome to the ghetto, das ist ein verbotenes Spiel. Welcome to the ghetto, ich hab ein verbotenes Ziel. Welcome to the ghetto, das ist ein verbotenes Spiel. Welcome to the ghetto, ich hab ein verbotenes Ziel. Welcome to the ghetto, das ist ein verbotenes Spiel. Welcome to the ghetto, ich hab ein verbotenes Ziel. Welcome to the ghetto, das ist ein verbotenes Spiel. Welcome to the ghetto, ich hab ein verbotenes Ziel. Ich hab ein verbotenes Ziel. Ich hab diese Street übernommen, das ist kein Spiel. Junge, schau mich an, ich rap wie ein Mann. Jeder kann vorbeischauen, du bist nur ein alter Mann. Ich mag Gangster-Rap, hörst du wieder Gangster-Rap? Junge, du bist hobbylos, schreilos und Fenster-Gag. Rapper wollen handeln, Rapper wollen schlagen. Rapper wollen haben, doch keiner kann mich fangen. Es war eine schwere Zeit, wieso glaubt mir keiner? Damals war ich noch jung, ich wollte nur die Weiber. Doch jetzt ist diese Zeit gekommen, an dem ich mich verändern muss. Einfach so eine Zeit gekommen, an dem ich mein Leben ändern muss. Jetzt bin ich 17 Jahre alt und langsam wird mir klar, was ich in den 17 Jahren alles schon getan hab. Ich danke Allah, ich danke jedem da draußen. Alles was ich getan hab für die, die mich brauchen. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, okay, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, okay, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, okay, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, okay, das ist kein Scherz. Ich hab mich jetzt in die Welt gesetzt, mit der Zeit hab ich mich in die Musik versetzt. Das ist das Rap-Geschäft, das ist meine Welt. Ich hab das, was ich brauch und auch mein Geld. This is my Rap-Geschäft and my flow. This is my dream, boy, and you can go. What's up, motherfucker, what do you say? Ich spitze in die Augen mein Insektenspray. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, kopiert, das ist kein Scherz. Ich bin ein Albaner mit Herz, erwarte mein Herz, kopiert, das ist kein Scherz. Das ist kein